FSK 93, die Explosion des globalen Antisemitismus. Anlässlich des 20. Geburtstages von Karl Marx erschienen viele Abhandlungen, von denen einige auch das Verhältnis Marxens zum Judentum diskutierten, ohne allerdings, dass ein Konsens darüber erlangt wurde oder auch nur zu erlangen wäre. Jürgen Neffe, einer der Biografen, lässt das Problem auch weitgehend offen in dem Kapitel Selbstbild und Fremdbild, der ewige Jude, und stellt erst einmal nur Fragen. War Marx ein Antisemit? Über kaum ein Thema herrscht unter Marxianern eine, gelinde gesagt, größere Meinungsvielfalt als über sein Verhältnis zur Religion seiner Geburt. Wie tief sitzt seine jüdische und religiöse Prägung? Hat er sich seines Judentums bis zum Selbsthass geschämt? Sieht er sich selbst, unbewusst oder insgeheim, als jüdischen Propheten? Ist Kommunismus bei Marx ein religiös motiviertes Projekt, so wie der Marxismus als umgekehrt theologisches System beschrieben wird? Wie sehe Marx die heutige Bedrohung der in der abendländischen Welt entstandenen Werte der Aufklärung durch radikal rückständige Orthodoxien, sei es im Islam, im Christen oder Judentum? Und schließlich, wie geht die Welt mit einem Ungläubigen um, der einen neuen Glauben verbreitet? Es gibt ja nun tatsächlich abscheuliche Äußerungen Marxens, vor allem privater Art. Die über Lassalle als jüdischen Nicker haben wir ja schon zitiert. Neffe widmete dem Verhältnis zu Lassalle ein eigenes Kapitel, in dem er in gewissem Sinne Lassalle als Spiegelbild Marxens beschreibt. Marxens Einstellung war ambivalent, von Bewunderung und Hass gekennzeichnet. Lassalle starb am Ende an den Folgen eines Duells, bei dem aber der Verlobte der Tochter nicht erschien, also der Frau, die er eigentlich heiraten wollte, dessen Vater aber Lassalle nicht für standesgemäß hielt, weswegen Lassalle ihn also zum Duell aufforderte. Aber da kam dann der künftige Schwiegersohn und der konnte wohl gut schießen. Marx hielt seinen Tod für taktlos, achtete er Lassalle doch als Feind unserer Feinde, wie er ihn an Engels schrieb. Aber Marx wunderte sich, wie ein so geräuschvoller Styring Pushing Mensch nun Maus tot ist und sein Maul halten muss, und kondoliert der Witwe doch in würdiger Form. Seien Sie überzeugt, dass niemand tieferen Schmerz über Lassalles Weggerafftsein empfinden kann. Freuen Sie sich über eines, er ist jung gestorben, im Triumph als Achilles. Andere Äußerungen, die im Kontext seiner ewigen Geldnot stehen, wie abfällige Bemerkungen über Leute, die nicht schnell genug sterben, um ihm etwas zu vererben, sind ebenso bekannt. Manche, vor allem aus der rechtsradikalen Ecke, nutzen solche Äußerungen, um Marx insgesamt als geldgierigen, gar mordlüsternden Menschen zu schildern, der sogar Erfinder des Völkermords sein soll. Hierbei werden derbe, aber gar nicht wertende, sondern zynisch beschreibende Formulierungen wie die von Engels über Völkerabfall auch erwähnt. In Klaus Törner, Der ganze Südosten ist unser Hinterland, deutsche Südosteuropa-Pläne von 1840 bis 1945, findet sich auch der Kontext solcher Formulierungen. Und wenn man nach Engels Völkerabfall googelt, bekommt man einen Auszug, den die Jungle World druckte. Da zeigt sich ein schwarzer Humor, den heute so mancher gar nicht versteht. Dass gerade diejenigen, die große Furcht vor den Einsichten Marxens oder Engels haben, dies nutzen, damit niemand mehr ernsthaft sich mit heute noch aktuellen Einsichten Marxen beschäftigt, ist verständlich und berechtigt, aber verdient allenfalls Mitleid. Aber nun zu den Fragen, die Neffe hinsichtlich Marxens Verhältnis zu den Juden formulierte. Nichts davon, was wir am Anfang gesagt haben, ist aus der Luft gegriffen. All das wird diskutiert. Wer sich aber ein abschließendes Bild erhofft, wird enttäuscht. Selbst wenn die angesehenen Blätter für deutsche und internationale Politik zwei Experten die gleiche Frage stellen, war Marx Antisemit, dann können die Antworten der Kontrahenten kaum gegensätzlicher ausfallen. Der eine spricht von seiner gesinnungsbezogenen Judenfeindschaft, der andere entdeckt in Marx einen entschiedenen Kritiker des Antisemitismus. Beide berufen sich im Wesentlichen auf den Aufsatz zur Judenfrage im Werk des jungen Marx. Die Kontrahenten, das ist gemeint, ist einmal Michael Brumlik, dessen Thesen wir vor einiger Zeit schon zitierten. Und letztere ist Hauke Bunkhorst, der aus dem Umfeld der Habermas-Schule stammt. Letzterer soll hier zitiert werden, weil Neffe darauf gar nicht eingeht und der Artikel noch Momente hinzufügt, die für uns eine gute Ergänzung sind zu dem, was wir schon über Marxens die Judenfrage gesagt haben. Karl Marx war immer ein entschiedener Verfechter der bedingungslosen Emanzipation der Juden. Das zeigen die drei sukzessive schärfer werdenden Kritiken des 26-Jährigen an seinem vormaligen Förderer Bruno Bauer und dessen antisemitischen Auslassungen zur sogenannten Judenfrage im Jahr 1844, ebenso wie seine wenigen politischen Aktionen und spätere private Aufzeichnungen, insbesondere Briefe, in denen die sogenannte Judenfrage so wie gut wie keine Rolle mehr spielte. Die Judenfrage hatte sich für Marx mit der Erkenntnis erledigt, dass sie die falsch gestellte Frage ist. Der junge Marx war an der Diskussion, insbesondere an den antisemitischen Attacken seiner Zeitgenossen, jedoch sehr interessiert. Schon 1842 ließ er sich von Dagobert Oppenheim sämtliche Aufsätze von Hermes gegen das Judentum schicken. In der Rheinischen Zeitung vom 10. Juli 1842 konnte er dann Karl Hermes Apologie des christlichen Staats unter preußischen Zensur mit einer schneidenden Polemik. Er vergleicht Hermes spöttisch mit seinem antiken Namensvetter, dem Gott Hermes, der in der wiedergeborenen Gestalt des Publizisten Hermes rhetorische Knechtsdienste am Totenwesen des christlichen Staats verrichte. Dagegen verteidigt der Jurist Marx bereits in diesem Zeitungsartikel die uneingeschränkte politische Emanzipation aller Gesetzesadressaten vom Staat. Schon hier findet sich die ideologiekritische These zur begrenzten Rolle der Religion im Staat, die dann 1844 in der Schrift zur Judenfrage zum entscheidenden Argument gegen Bauer wird. Nicht der Untergang der alten Religion stürze die alten Staaten, sondern der Untergang der alten Staaten stürze die alten Religionen. Gegen das christliche und aufgeklärte Vorurteil verteidigt Marx die Geschichtlichkeit des Judentums. Dieses war für Marx immer nur eine Religionsgemeinschaft, aber kein Volk, da er diesen Begriff der politischen emanzipierten Staatsbürgerschaft reserviert hatte. Nicht die Juden seien geschichtslos, sondern das christlich gefärbte Vorurteil Bruno Bauers und der Junghegelianer. Besonders scharf weist Marx deshalb Bauers Hegels entlehnte These zurück, wonach das Christentum der Verwirklichung universeller Freiheit begrifflich und zeitlich näher stünde als das Judentum, ja geistig und geschichtlich weiter fortgeschritten sei als dieses. Hegel hatte dem Christentum auch in seiner Rechtsphilosophie einen klaren Vorrang eingeräumt und eine Parallelität von äußerem Staat und innerem Christentum konstruiert, an die Bauer in seinen Schriften zur Judenemanzipation anschließt. Überdies konstruiert Hegel die Philosophie der Geschichte noch nach dem inhärent antijudaistischen Muster der christlichen Eschatologie, in der das Judentum eine notwendige, aber im Vergleich zum Christentum unterentwickelte Stufe des Fortschritts im Bewusstsein der Freiheit darstellt. Dem war auch noch Feuerbachs Religionskritik gefolgt, die von allen Junghegelianern begeistert rezipiert wurde. Für Marx hingegen spielen Religion und Philosophie überhaupt keine konstitutive Rolle mehr in der Entwicklungsgeschichte der Gesellschaft, die bei ihm an die Stelle des hegelischen Geistes tritt. Er ersetzt Hegels konkretes, raumzeitlich datierbares Phasenschema, orientalische, griechisch-römische, germanisch-christliche Welt, durch abstrakte Begriffe der modernen Evolutionstheorie, Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse, Gesellschaftsformationen, Klassenkämpfe, die von der konkreten Geschichte abgelöst sind und sich auf beliebige geschichtliche Phänomene anwenden lassen. Weder der Urkommunismus egalitärer Gesellschaften noch die Sklavenhaltergesellschaft oder der Feudalismus stratifizierter Gesellschaften noch gar der moderne Kapitalismus sind an die Existenz eines historischen oder religiösen Geistes, wie etwa Webers protestantischer Geisteskapitalismus, gebunden. Sie können, wenn die materiellen Bedingungen, Stand der Produktivkräfte, bestimmte Klassenkonstellationen erfüllt sind, in Asien ebenso wie in Europa, in Afrika ebenso wie in Amerika entstehen. Der Geist, die philosophische oder religiöse Selbstbeschreibung der Gesellschaft, die auch für Marx wichtig bleibt, folgt den großen Umwälzungen der politisch-ökonomischen Basis, langsamer oder rascher, dann aber in allen verschiedenen Kulturen, Religionsgemeinschaften und Diskursformationen in gleicher und ähnlicher Weise. Zwar können im Modell des historischen Materialismus kognitive Fortschritte, aber auch normative Einsichten ein für die Entwicklung von Produktivkräften und Klassenkämpfen wesentliche Rolle spielen, aber nicht so sehr als konkrete Glaubensmächte, sondern vielmehr als abstrakte Argumentationsmuster, etwa einer postkonventionellen Moral, die sich in beliebigen kulturellen, religiösen oder säkularen Diskursen und Gemeinschaften verwenden lässt. Brunkhorst stellt Marx als entschiedenen Kritiker des Antisemitismus heraus. Wir haben ja beide Seiten betrachtet, aber vor allem den späten Marx, nicht bloß die Judenfrage herangezogen. Aber hier zeigt sich, dass das auch die Judenfrage bei allen Schwächen doch auch, zwar nicht ökonomisch, aber politisch bereits, mehr Potenzial enthält, als manche Interpreten wahrhaben wollen. Der Quelle Neffis lohnt es also durchaus nachzuforschen und die gut belegten Thesen seien auch noch zitiert. Marx war nicht nur einer der wenigen, die sich für die bedingungslose Emanzipation der Juden einsetzten, sondern vermutlich der einzige, der die Judenemanzipation und nur die Judenemanzipation sehr realistisch und ganz offensichtlich aus jüdischer Perspektive zum Kriterium des politischen Fortschritts der modernen Gesellschaft gemacht hat. Zitat Marx: Staaten, welche die Juden noch nicht politisch emanzipieren können, sind als unentwickelte Staaten nachzuweisen. Die Religionsfreiheit ist für Marx also ein subjektives und politisches Freiheitsrecht, ganz genauso wie die Rede- und Assoziationsfreiheit. Politische Emanzipation ist ein Menschenrecht, das Marx als ein historisch entstandenes Recht versteht, das jedem Menschen qua Geburt als positivrechtliche Bedingung öffentlicher Autonomie zugeschrieben wird. Am weitesten fortgeschritten ist sie, wie Marx unter Berufung auf die Amerika-Bücher Beaumonts, Tocquevilles und Hamiltons feststellt, in den Vereinigten Staaten. Aber auch dort ist die Mitte des 19. Jahrhunderts noch lange nicht vollendet. Werden doch bei allgemeinen Wahlen der einen Stimme jedes Plantagenbesitzers 3/4 der Stimmen seiner Sklaven hinzugezählt. Auch hier widerspricht die Verfassungsnorm nach Hegel der Begriff der Verfassung immer noch der von ihr verfassten Wirklichkeit. Die politische Emanzipation bezeichnet Marx ausdrücklich als einen großen Fortschritt. Er begründet das damit, dass die staatsbürgerliche Gleichheit den Menschen nicht etwa von der Religion befreit, sondern den Menschen seine Volkszugehörigkeit und seine Religion, was immer sie sei, Buddhismus, Heidentum, Atheismus, Protestantismus, Judentum, Katholizismus, Kommunismus, Platonismus, Materialismus oder eine private Marotte, von der Herrschaft des Privilegs und der privilegierten Religion des Christentums über alle andere Religionen und Völker. Marx geht davon aus, dass die Pluralität der Völker und Kulturen auch in einer künftigen Gesellschaft erhalten bleibt. Deshalb verspottet er Bauers These, die Vielfalt der Völker werde eines Tages verschwinden, als leere Prophezeiung über den Verfall der Nationalitäten. Na gut, das 19. Jahrhundert kannte das Stadium der Globalisierung heute natürlich noch nicht und da scheint Marx zwar die seriösere Position eingenommen zu haben, jedenfalls zu der Zeit, aber Bauer hat langfristig doch recht bekommen. Die antimodernen Bewegungen auf dem Boden der Moderne, wie der Islamismus heute, wollen diesen Verfall der Nationalitäten, der ja tatsächlich eintritt und sich zeigt, wenn allein schon die Flüchtlinge sich mit Smartphones bewaffnen und die Ressentiments entstehen, nicht weil sie so wahnsinnig fremd sind, sondern dann doch nur dasselbe tun wollen, was auch das aseptische Mittelstandsneutrum tut und will. Und diejenigen, die sich gerne eine sogenannte Identität verschaffen wollen, indem sie sich gegen das Fremde abgrenzen, wird ein Strich durch die Rechnung gemacht, weil sie den Hiesigen allzu sehr gleichen und fremd sein sollen. Und keine Anstalten machen, dann die Exoten zu spielen. Allerdings sind es die Ausnahmen, die hier die Regeln bestätigen und es kommt klammheimliche Freude auf, wenn es, wie auf der Göllner Domplatte, zu sexuellen Übergriffen kommt, allerdings weniger spontan, sondern von islamischen Führern organisiert. Paradoxerweise werden solche Dinge, die von eher Konservativen als Islamisierung registriert werden, eher Gegenbewegungen gegen Islamisierung in der Politik erzeugen und selbst die AfD ist auch nicht mehr als ein unfreiwilliger Retter genau der Islamisierung, die sie vorgeben zu verhindern und willige Diener der Verharmlosung der Gefahren des Islams. Wie schon oft betont, sind die Muslime im Schnitt besser als ihre Kultur. Nur dass die in Deutschland lebenden Türken, die hier wählen dürfen, zu 2/3 ausgerechnet Erdogan wählen, ist etwas, was einen fragen lässt, was sie in ihrem Schädel herumtragen. Gehirn kann das ja nicht sein. Noch kurz die Einschätzung Brunkhorst zum Fortschritt der Emanzipation, der heute ja eher hintertrieben wird. In Marx' Äußerung zur Judenfrage gibt es nur ein einziges, aber sehr klares Beispiel für das, was er sich unter dem Fortschritt von der politischen zur menschlichen Emanzipation vorstellt. Dieses Beispiel weist die Unterscheidung von politischer und menschlicher Emanzipation als von vornherein antisemitismuskritische aus. Diese hat nicht mehr den Antijudaismus des christlichen Privilegs, sondern den damals bereits erkennbaren, viel gefährlicheren Antisemitismus der modernen bürgerlichen Gesellschaft zum Gegenstand. Die düstere Kehrseite der politischen Emanzipation, ihr Beitrag zur Dialektik der Aufklärung, ist die Verwandlung des privilegierten Antijudaismus in gesetzlichen Antisemitismus. Die historische Erfahrung hat Marx recht gegeben, die am Ende erfolgreiche Geschichte der politischen Emanzipation auch der deutschen Juden, die er nicht mehr erlebt hat, hat sie nicht vor Verfolgung und Vernichtung bewahrt. Auch das gehört zum ambivalenten Schicksal des Liberalismus im totalitären Staat. Was für Marx ein großer Fortschritt ist, die politische Emanzipation droht, wie er gleichzeitig erkennt, den eigentlichen Wert des je besonderen Lebens und seiner Welt zu vernichten und in Regression zurückzuschlagen. Auch hier wäre noch von Marx zu lernen, auch wenn er das Judentum vor allem religiös betrachtet, was allerdings bei Marxisten zum Beispiel in der Einschätzung Israels zu äußerst problematischen Auffassungen führt, die leicht in Antisemitismus umschlagen können und umgeschlagen sind, wenn man den eliminatorischen Antizionismus als neue Variante des Antisemitismus bedenkt, der ja auch in der Terrorlobby BDS vorliegt. Neffe, den wir hier stellvertretend für andere, von denen die Neueren sich ja auch darauf berufen, geht über die Judenfrage bei Marx hinaus und sieht da auch noch die abfälligen Bemerkungen beim späten Marx. Doch auch der reife Marx, schreibt er, hat Sätze über das Jüdische abgesondert, die seinen Landsnachfahren und erst recht ihren Freunden auf dem Boden Israels aufrichtige Empörung abnötigen können. Es muss einen Grund haben, warum er sich, wenn auch vorwiegend im privaten Postverkehr, ausgerechnet seinen Stammesbrüdern und manchmal auch Schwestern gegenüber so ausgesucht abstoßend ausdrückt. Jedenfalls meint er nicht nur den Kapitalisten Juden, wenn er sich ein ums andere Mal über Abkömmlinge des Volkes Israel auslässt. Mal moniert er die kleinjüdische Kalkulationsgabe, mal mokiert er sich über die jüdischen ultrareaktionären Wiener Bankiers oder er lästert über einen süßgrinsenden Schacherer, dann wieder reibt er sich an einer lydisch geneselten Bemerkung, an der zynisch schmierzudringlichen Marquis-Judenmanier und im Kapital ist zu lesen, dass alle Waren, wie lumpig sie immer aussehen oder wie schlecht sie immer riechen, im Glauben oder in der Wahrheit Geld, innerlich beschnittene Juden sind. Im Originalmanuskript von Marx steht übrigens verschnittene Juden, was dann eine gewisse Doppeldeutigkeit bedeutet. Wir hatten das ja schon dargestellt und diese Formulierung innerlich beschnittene Juden auf einen Brief von Paulus nicht aus der Bibel hergeleitet. Und diese Waren sind dann ja eigentlich die Christen, wenn man es genau nimmt. Nicht? Engels meldete Marx aus dem Urlaub in Ramsgate: viel Juden und Flöhe hier selbst. Seine Tochter Jenny erzählte über das Altern der Frau seines Arztes: die Heuchelei einer griechischen Nase ist dem treujüdischen Typ gewichen. Alles an ihr sieht ziemlich verschrumpelt und vertrocknet aus und die Stimme hat den gutturalen Klang, mit dessen Fluch das auserwählte Volk bis zu einem bestimmten Grade beladen ist. Ja, das sind Dinge, die wir ja schon im Kontext der Behandlung jüdischen Selbsthasses diskutiert haben, die man bei Marx allerdings nicht finden kann. Neffes Einschätze ist dann ja auch psychologische Natur. Also da fragt sich dann, was Marx selbst von Kind an erlebt haben an Verachtung und Ausgrenzung wegen seiner jüdischen Herkunft. Welche Verletzungen muss er seines Aussehens einstecken? Seine Art, die in Berichten über ihn immer wieder hervorgehoben wird. Marx kann in seinem Jüdischsein nicht entgehen und das weiß er auch. Er sieht es im Spiegelbild, auf das er mit gleichen Augen blickt wie auf andere Juden. Wenn er sie verhöhnt, verspottet er sich selbst mit den altbekannten Vorurteilen. Der häufig beschriebene Selbsthass kommt nicht aus sich und bleibt nicht bei sich. Er saugt sein Gift im Vergleich und zielt auf Verwandte. Das lässt sich genauso wenig abschütteln wie die eigene Haut. Der Historiker und früher Engelsbiograf Gustav Meyer urteilt 1920, ungerecht und einseitiger als Marx hat kein Fremdblütiger über das Judentum abgeurteilt. Fremdblütig klingt erstens wie aus dem Wörterbuch der Xenophoben. Im jüdischen Sinne ist Marx das zweitens ebenso wenig gewesen wie im Nazisystem der Rasseeinheit. Der Begriff Antisemitismus, meint Neffe, kommt erst nach Marx' Tod auf. Das von Rassismus stammt aus dem 20. Jahrhundert. So heikel verächtlich seine Haltung zum Judentum daherkommen, so knifflig ist es, sie über diese Leisten zu schlagen. Marx ist genauso Antisemit wie Macho oder Frauenausbeuter, aus heutiger Sicht ein klarer Fall, in einer Zeit ein Mann des Mainstreams. Er ist mit seinen Ansichten beileibe nicht allein. Das macht es nicht besser, aber vielleicht weniger schlimm. Na gut, solche Ausreden sollte man lieber nicht verwenden. Dass der Nachbar auch ein Schwein ist, damit kann man niemanden herausreden. Das ist ein ebenso blöder Versuch wie der sekundäre Antisemitismus, der eine Obsession auf Israel hat, um dort geeignete Schuldige zu finden. Dummerweise meist auch nur Projektionen ausübt. Nun, heute wollen wir ja dokumentieren und nutzen dazu Jürgen Neffes Biografie aus. Ich habe auch noch andere Sachen, aber konzentriere mich jetzt erstmal hierauf, die eine gute Zusammenschau ist, noch ein wenig weiter im Text. Genau wie in seinen eigenen Bemerkungen zeigt sich der alltägliche Rassismus, die Ausgrenzung anderer aufgrund abweichender biologischer Merkmale, umgekehrt in Skizzen über den Israeliten Marx. Das ist umso bemerkenswerter, als er seine jüdische Herkunft nie prominent proklamiert hat oder gar problematisiert. Gerade zweimal in Briefen an seinen jüdischen Onkel Leon Phillips, also Schrift mit äußerst brillanten Lesekreis, bekennt er sich. Unser Stammgenossen Disraeli hat sich in dieser Woche wieder sehr blamiert. Und ein andermal noch deutlicher, seitdem jedoch Darwin unsere gemeinschaftliche Abkunft von den Affen bewiesen hat, kann kaum noch any shock whatever unseren Ahnenstolz erschüttern. Es geht um Biologie, nicht um Glauben. Ums Anderssein einer Minderheit aus Sicht der Mehrheit. So schmerzlich das heute daherkommt, so herzlich normal ist es für Zeitzeugen. Wenn sie Marx mal mehr, mal weniger wohlwollend als Juden malen, meinen sie nicht den Kapitalistentypen, dazu gibt er nichts her. Sie zielen auf Eigentümlichkeiten einer elitären Abstammungsgemeinschaft, als die sich der Judaismus ja auch versteht. Dieses kleine Volk hat eine so ungewöhnlich hohe Zahl an bedeutenden Denkern, Wissenschaftlern und Künstlern hervorgebracht, dass es sich nicht einfach ignorieren lässt. Drei der großen vier der Neuzeit, Darwin, Marx, Freud und Einstein, gehören dazu. Das passt nicht in die Durchschnittsformel, damals so wenig wie heute. So wie Marx seinesgleichen sieht, so sehen andere ihn als irgendwie unterschiedlich vom Rest. Natürlich, Marx war Jude. So der spätere englische Sozialistenführer Henry Myers Hindman. Und mir schien, als vereinigte er in seiner eigenen Persönlichkeit und Gestalt mit der gebieterischen Stirn und den starken, überhängenden Brauen, den feurig blitzenden Augen, der breiten, sinnlichen Nase und dem beweglichen Mund, das Ganze umrahmt von ungepflegten Haar und Bart, den gerechten Zorn der großen Propheten seiner Rasse mit dem kalten, analytischen Verstand eines Spinoza und der jüdischen Doktoren. Seiner Mutter klagt Arnold Ruge, Marx sei ein ganz gemeiner Kerl und ein unverschämter Jude. Eduard von Müller-Tellering, für Marx Neue Rheinische Zeitung als Wiener Korrespondent tätig, nennt ihn nach seiner Abkehr einen aufgeblasenen Juden, der demokratischen Knoblauch ausdünstet. Die wiederkehrende Thematisierung seines Judentums wirft Licht auf das europäische Menschenbild jener Tage. Bei Katholiken oder Protestanten, wie Marx auf dem Papier einer ist, und nicht einmal bei Atheisten, wie ihm wird die Glaubensrichtung vergleichbar häufig erwähnt. Sie gehört zu keiner einheitlichen Volksgruppe mit Minderheitenstatus und Wiedererkennungswert. Die Juden offenbar schon. Jenseits seines Jüdischseins ist Marx halb Deutscher, halb Holländer. Doch kaum jemand käme auf die Idee, das zu betonen. Marx blieb, ob getauft oder ungetauft, Jude, stellt sein früher Biograf Otto Rühle, auch ein Linksradikaler, 1929 fest, als solcher ohne weiteres erkennbar und darum, wo er ging und stand, belastet mit dem Odium seiner Rasse. Einmal Jude, immer Jude, egal woran einer glaubt oder nicht. Er hat einen intellektuellen Kopf, wiederholt ein Reporter, der ihn im Alter interviewt. das Klischee und das Äußere eines gebildeten Juden. Haar und Bart sind lang und eisengrau, die schwarz funkelnden Augen werden von buschigen Brauen überschattet. Bakunin, das hatten wir auch schon geschildert, sah ein Widersacher wenig freundlich. Marx ist seiner Herkunft nach Jude. Man kann sagen, dass er alle Vorzüge und alle Nachteile dieser begabten Rasse in sich vereint. Empfindlich und nervös bis zur Feigheit, wie einige behaupten, ist er außerordentlich ehrgeizig und eitel, streitsüchtig, unduldsam und absolut, wie Jehova, der Herrgott seiner Vorväter, und wie dieser rachsüchtig bis zum Wahnsinn. Solche Art Typologien berühren in keiner Weise den Alltagsjuden, die Marx ihn stellvertretend für den Kapitalisten anfuhr, aber erst recht nicht den Sabbatjuden der Tora. Sie klassifizieren eine Sorte Mensch, die sich in Physiognomie und Verhalten bemerkbar macht. Die Achtung vor dem außergewöhnlichen Intellekt, seinem unerbittlichen jüdischen Scharfsinn, steht auf einem anderen Blatt als die Anschauung eines Menschen, der äußerlich einem Muster entspricht, das natürlich auch Marx kennt. Man weiß das ja von Mendelssohn, nicht? Ein Soldat trifft ihn da auf der Straße und kennt ihn und sagt, womit handelt ihr Jud? Nicht? Mit der Ware, mit der ich handel, könnt ihr nichts anfangen. Mit Geist, sagte der Philosoph. Das ist bis heute wohl auch geblieben als Stereotyp. Jürgen Neffe verweist auch auf äußere Merkmale, etwa die dunklere Hautfarbe Marxens, weswegen er auch von Freunden der Moor genannt wurde. Und offensichtlich entsprach er auch den Stereotypen seiner Zeit, wie ein Jude aussehe. Er wurde wohl auch oft daran erinnert, dass er aus einer Rabbinerfamilie stammt, so dass Neffe den Widerspruch, dass unter dem Konterfei von Marx und der Sowjetunion Beamte die Judenverfolgung verwalteten. Den konnte er da ja auch anführen. Bis heute wäre Marx, ja, was er zur Nazi-Zeit war, Jude reinster Art, wie er ja auch in Hitlers Mein Kampf geschildert wurde. Bücherverbrennung hätte Marx verurteilt, aber doch über die Verbrennung seiner Bücher gelacht, als ob Gedanken sich verbrennen ließen. Naja gut, so viel Idealismus muss sein. Die Konversion der Familie Marx hat ihn um das Amt als Oberhaupt der Synagoge, wie der Dichter Freilich gerade bemerkte, gebracht. Aber es geht ja noch weiter, wenn man bedenkt, wie Marx auch noch in Beziehung zum Judentum gebracht wird, indem der Kommunismus als so eine Art Heilsgeschehen be- und vorurteilt wird, was bis heute ja der Fall ist, trotz und oder auch wegen der Religionskritik Marxens. Neffe schmiegt sich hier durchaus rechtens den Zeitgeist der Marx-Interpreten, die mit Kommunismus nichts im Sinn haben, an. Dann nochmal, neben Attitüde und Habitus wird Marx auf zweite Weise mit einem Juden in Verbindung gebracht, als jüdischer Prophet. In dieser Perspektive erscheint er wie ein moderner Moses, der das geknechtete Volk der Arbeiter aus der Gefangenschaft des Kapitalismus durch das Jammertal der permanenten Revolution in die Freiheit führt, die seltsamerweise auf den Namen Kommunismus hört. Dazu präsentiert er ihnen die Tafeln seiner Theorie. Das ist eine Anspielung auf die Gesetzestafeln von Moses. In seiner Schrift Der Jude in Karl Marx schreibt Gustav Meyer zu dessen 100. Geburtstag 1918, also vor 100 Jahren, alle, die Marx bekämpfte und wen bekämpfte er nicht, schaltet in den verbohrten Fanatismus, mit dem dieser einzelne Mann, unbekümmert davon, dass fast noch niemand auf ihn hören wollte, sich zu einem einzigen Gedanken bekannte und über seine unbegreifliche Besessenheit, der an der Sieghaftigkeit dieses einzigen Gedankens niemals, auch nicht nach der Niederlage, ein Zweifel kam. Woanders hat solche starre Gläubigkeit, die den Zeitgenossen lächerlich der Nachwelt erhaben vorkommt, ihre Vorbilder als bei den Propheten Israels und Judas. Marx weiß, wie es heute heißt, wo man die Menschen abholen muss, nämlich da, wo sie sind, im Spannungsfeld zwischen Glauben, Kirche und Staat, nicht bei dessen Verneinung. Sein Wüten gegen die ganze Welt nutzt auch die christliche Religion als Ventil. Wiederum in einem publizistischen Text, 1847, für die Deutsche Brüsseler Zeitung geschrieben, macht er seinem Herzen stellvertretend Luft. Die sozialen Prinzipien des Christentums haben jetzt 1800 Jahre Zeit gehabt, sich zu entwickeln und bedürfen keiner fernen Entwicklung durch preußische Konsidialräte. Die sozialen Prinzipien des Christentums haben die antike Sklaverei gerechtfertigt. die mittelalterliche Leibeigenschaft verherrlicht und verstehen sich ebenfalls im Notfall dazu, die Unterdrückung des Proletariats, wenn auch mit etwas jämmerlicher Miene, zu verteidigen. Die sozialen Prinzipien des Christentums predigen die Notwendigkeit einer herrschenden und einer unterdrückten Klasse und haben für die Letztere nur den frommen Wunsch, die Erstere möge wohltätig sein. Die sozialen Prinzipien des Christentums erklären alle Niederträchtigen der Unterdrücker gegen die Unterdrückten entweder für gerechte Strafe der Erbsünde und sonstigen Sünden oder für Prüfungen, die der Herr über die Erlösten nach seiner unendlichen Weisheit verhängt. Die sozialen Prinzipien des Christentums predigen die Feigheit, die Selbstverachtung, die Erniedrigung, die Unterwürfigkeit, die Demut, kurz alle Eigenschaften der Kanaille, und das Proletariat, das sich nicht als Kanaille behandeln lassen will, hat sein Mut, sein Selbstgefühl, sein Stolz und sein Unabhängigkeitssinn noch viel nötiger als sein Brot. Die sozialen Prinzipien des Christentums sind duckenmäuserisches und das Proletariat ist revolutionär. Das konnte Marx natürlich noch so sagen. Wenn wir heute in die Wirklichkeit sehen, wird das etwas anders sein. Vom Judentum ist hier keine Rede. Jeder lässt im Leben Dinge hinter sich, ohne dass sie dafür einen Wert einbüßen müssten. Die Juden als Volk ohne Vaterland könnten zwar Vorbild für Marx außerkorenes Volk gewesen sein, aber sie sind es nicht selbst. Diesen Part übernimmt bei ihm das Proletariat. Das ist also eine gängige Interpretation, die sich auch immer mit Marx belegen lässt. Aber das Proletariat wird bei Marx bekanntlich ja nicht romantisiert, wenn man die Schimpfkanonaden gegen die Proleten bei ihm auch manchmal liest. Und Marx beschreibt das dann so: gute reine Luft, die Pestatmosphäre der englischen Kellerwohnung, große Naturschönheit, die fantastische Lumpenkleidung der englischen Armen und das welke, zusammengeschrumpfte Fleisch der Weiber, die von Arbeit und Elend verzerrt sind, die Kinder, die auf dem Mist liegen, die Missgeburten, welche die Überarbeitung in der einförmigen Mechanik der Fabriken erzeugt, allerliebste letzte Details der Praxis, die Prostitution, der Mord und der Galgen. Neffe spricht ja noch von Moses' Version der marxischen Geschichte, von Führer ins gelobte Land. Das wurde oft, meist als Todesurteil der marxischen Theorie, behauptet. Die ausführlichste Abhandlung, die Marx jüdischen Humanismus zum Thema hat, ist für Massitschek's Buch, das wir ausführlich dargestellt haben. Das scheint Neffe allerdings nicht zu kennen. Dürfte wohl auch zur Zeit vergriffen sein. Da wird nachdrücklich betont, dass Marx den Kommunismus nicht als eschatologisches Ziel menschlicher Entwicklung betrachtete, sondern als Bewegung, die den bestehenden Zustand aufhebt, und das unter Bedingungen, die wir erst heute langsam erreichen. Die ostzonalen Herausgeber der MEW, also der Marx-Engels-Werke, mussten ja, als sie die deutsche Ideologie veröffentlichten, die zur Lebzeit Marx und von Verlegern abgelehnt wurde und seinerseits kein Buch wurde, die notwendigen Bedingungen, die Marx formulierte, relativieren. Sie gelten, dieses Zentralkomitees dort, nur für die Periode des vormonopolistischen Kapitalismus. Das hören die ja heute auch immer gerne. Ich erinnere mich an eine Diskussion, wo Hans-Werner Sinn, also ein Neoliberaler, der mal in der Studentenzeit auch Marx gelesen hat, also wie Sinn Sarah Wagenknecht, als Marx-Kenner sich gerierend tatsächlich über den Mund fuhr, als diese betonte, dass es bei Marx keinen Geschichtsautomatismus gäbe, sondern die Praxis wichtig war für eine Revolution. Es gibt so einige Stereotypen der Marx-Interpretation, an denen seine Gegner gern festhalten, auch wenn das nur Fake News sind, wie man das heute nennt, die da verbreitet werden. Neffe zitiert solche Dinge auch herbei, die ja dann später Marxisten und Nicht-Marxisten vertraten, zu denen sich auch Marx zählte. Nicht immer ein innerer Je ne suis pas Marxist, also ich bin kein Marxist. heißt es in einem Brief, nicht? Allerdings im Kontext einer Kritik an seinem Schwiegersohn Lafargue. Also der Kontext ist, dass er da sagt, also wenn das, was dort geschildert wird, Marxismus sei, dann bin ich kein Marxist. Diesen Kontext, der wird meistens übersehen, aber die Auffassung, dass er kein Marxist sei, ist auch verallgemeinerbar. Aber man muss natürlich wissen, in welchem Kontext das damals stand. Und dann nochmal weiter zu Neffe. Er war, schreibt der jüdische Autor Richard Friedenthal in seiner unvollendet gebliebenen Marx-Biografie, von sich überzeugt, bis zur Selbstvergottung und zum Messianismus, der nun bei ihm nicht auf das jüdische Volk bezogen, sondern auf das Proletariat übertragen wurde, das ihn als das von der Geschichte auserwählte Volk galt. Diese Deutung führt bei Marx nicht zu innerer Unsicherheit und Zerrissenheit, wie manche vermuten, sondern eher zu größerer Sicherheit und Überzeugung, er habe ein für alle Mal das Welträtsel gelöst. Sollte irgendetwas in Marx ihn in diese Richtung getrieben haben, dann war dieses Etwas sehr erfolgreich, zieht man sein Nachleben in Betracht. In den Augen seiner Bewunderer ist er schon zu Lebzeiten der jüdische Prophet und Autor einer Art heiligen Schrift. Die Religion, als die der Marxismus vielfach eingeordnet wird, hat mit dem Christentum gemeinsam, dass sie wie bei Jesus erst von Nachfahren geschaffen wird. Zu diesem Drehbuch passt das Bild des Deserteurs, der das Judentum hinter sich lässt, der sich über die Religion seiner Altväter hinwegsetzt, der einen völlig neuen Weg weist, welche zwar wie Utopie daherkommt, aber keine ist, sondern als gangbar erscheint. Dann aber folgt er dem uralten Muster der Söhne, die sich ihren Vater beweisen müssen. Es kommt dabei nicht darauf an, ob man die kleinen Kämpfe verliert, sondern ob man die großen gewinnt, indem es ums Ganze geht. Staat, Gesellschaft, Wirtschaft, Menschheit, Religion, das sind die Felder, auf denen Marx seine Einsätze platziert. Damit positioniert er sich selbst im Olymp, bevor ihn andere dorthin befördern können. Soweit zu Neffe. Und jetzt werde ich noch mal einige Beispiele bringen, was man dann zu Marx immer schreibt. Also auf Konsistenz liegen die gar nicht mehr so wert, nicht? Also zu mehrere Biografien erscheinen, also zum 200. Geburtstag. Und jetzt mal einige Sachen, die immer gerne Kapitalisten oder Religionen waren abzulehnen, ganz gleich, ob jüdisch oder nicht, nicht? Marx unterschied zwischen dem Einzeljuden und dem Kollektiv, in dem dem Einzeljuden die gleiche Stelle zugestand wie jedem einzelnen Kapitalisten. Dagegen war für ihn das jüdische Kollektiv dem Untergang durch Auflösung geweiht und konnte diesem Schicksal so wenig entgegen wie jede andere kapitalistische Formation. Für Marx waren die Juden eine besonders hässliche kapitalistische Formation, wie es Shlomo Nachaman einmal formuliert hat, die vom Status des kleinen Geldgeschäfts zum Bankwesen aufgestiegen waren. Er interessierte sich nicht für Juden und ihr Schicksal um ihrer selbst willen, sondern weil sie ihm ermöglichen, an ihnen seine Analyse der Zukunft des Kapitalismus aufzuzeigen, beziehungsweise die Erlösung der Menschheit vom Schacher in jeder Form und allgemein, um nachzuweisen, dass scheinbar religiöse und andere spekulative Fragen sich in gesellschaftliche Fragen auflösen, die Fragen der menschlichen Emanzipation waren. was auch oft benutzt wird. Marx war arm, nicht? Sein Leben lang knapp bei Kasse und dadurch sogar existenziell bedroht. Interpretation, wonach Schulden ihn kalt gelassen und finanzielle aus Ägypten anschlossen, wenn nicht seine Mutter oder Großmutter von väterlicher Seite sich mit einem Nigger kreuzten. Nun, diese Verbindung von Judentum und Germanentum mit der negerhaften Grundsubstanz müssen ein sonderbares Produkt hervorbringen. Die Zudringlichkeit des Burschen ist auch niggerhaft. Also das bezog sich jetzt auf LaSalle. Nicht? Das wollte ich da nochmal nachtragen. Zusammengestellt ist das von Ludger Josef Haidt zum Thema Marx und die Judenfrage. Nicht? Dort finden sich auch noch so andere geschmacklose Wendungen und obszöne Bemerkungen, wenn es sich um Moishe, Moses Hess oder Ferdinand LaSalle handelte. Also Formulierung Baron Itzig, Ephraim Gescheit, den kraushaarigen Nicker, dies ausgerechnet von dem strubbelköpfigen Marx, der im eigenen Familienkreis und für seinen engsten Freund Friedrich Engels den Spitznamen Mohr führte. Hatte ich schon oft genug hier eigentlich gebracht, nicht? Also Jüdel, Itzig, vornehmer jüdischer Baron, baronisierter Jude und so. Das sind also so unartige Bemerkungen, nicht? Das geht auch bis zu rassistischen, nicht? Also wenn Marx da schreibt, es ist mir jetzt völlig klar, dass er wie auch seine Kopfbildung und sein Haarwuchs beweist, von den Negern abstammt, die sich dem Zug des Moses aus Ägypten anschlossen, wenn nicht seine Mutter oder Großmutter, also von väterlicher Seite, sich mit einem Nigger kreuzten. Das bringt er ja dann auch noch mit der Abstammung von Moses zusammen. Nicht? Dann behauptete Haidt, unter Antisemitismus hatte Marx wohl kaum zu leiden, was nicht so ganz stimmt. Aber er schreibt ja auch, es wäre falsch, wie oberflächlich Marx antijüdische Attitüden vom Phänomen des jüdischen Selbsthasses abzuleiten. Und das kann sich ja eigentlich nur daher leiten, ein Druck der Gesellschaft, einer antisemitischen Gesellschaft. Marx hat an Selbsthass, ob jüdischen oder sonstigen, weniger gelitten als irgendein anderer bedeutender Mensch. Man kann ihm allenfalls eine übertriebene Selbstgefälligkeit zuschreiben. Er hat nie an sich oder nur am geringsten gezweifelt, noch stand er im Ruf, selbstkritisch zu sein oder Kritik widerspruchslos hinzunehmen und nie hat er seine Abstammung von langen Rabbinereien bis weit ins 16. Jahrhundert als Belastung empfunden. Er hat es einfach nicht erwähnt und das war nicht einmal eine Verdrängung. Marx hat weniger als andere getaufte Juden zu Beginn des 19. Jahrhunderts unter Judenfeindschaft zu leiden gehabt. Zumindest hat er selbst sich solchen Leiden ganz entschieden verschlossen. Weder verschwendete Marx auch nur einen Gedanken an das Problem der Abkehr seiner rabbinischen Großväter, noch hat er überhaupt jüdisch-religiöse Fragen sonderlich ernst genommen. Wir haben ja schon gesehen, wie sehr Marx immer Selbstkritik übte. Also so ganz stimmte das auch nicht. Und das Kapital ist mit Gewissheit deswegen nicht fertig geworden, weil Marx sich ständig wieder korrigierte. Und wenn er zweifelte an irgendwelchen Dingen, Fall der Profitrate und solche Dinge, versuchte dies noch besser zu lösen. Also der Druck unter den Junghegelianern war ja eigentlich sehr groß, weil da also alle Religiöse sowieso schon und die Juden insbesondere dort immer wieder abgewertet worden ist. Das muss dann immer damit, Marx strotzte also vor Selbstbewusstsein, nicht? Das wird dann immer... Das stimmt ja auch ein bisschen. Denn der Marx war von sich selbst überzeugt bis zur Selbstvergottung. Das hatte ich ja auch schon erwähnt. Solche Dinge finden sich also in solchen biografischen Abhandlung, nicht, wie diesen Dr. Ludger Josef Held. Ich habe hier noch andere Beispiele, manchmal schöne. Da sind dann auch noch mal so ein paar Anmerkungen, die haben wir noch nicht immer bei Masicek gefunden. Also Martin Kraus hat da so einige Sachen geschrieben. Also zur Brit Mila, also der Beschneidung. Karl Marx hatte keine, aber sein 3 Jahre früher geborener Bruder Mauritz David, der 1819 allerdings starb, wurde rituell beschnitten, also am 8. Tag. Mutter Henriette schrieb 1853, lange nach ihrem Übertritt: Es scheint das Los des Volks Israels wieder bei mir in Erfüllung geht, dass meine Kinder in alle Welt verstreut werden. Heinrich Marx blieb weiter in engem Kontakt zu seinem Bruder, dem Rabbiner, und war auch für viele in der jüdischen Gemeinde Trier anwaltlich tätig. Also das mit der Konversion war also nicht so, dass man sich da übermäßig abgrenzen musste. Es war wichtig, um dort als Jurist zu arbeiten, dass man konvertierte, aber die Kontakte und da wird dann auch nochmal erwähnt, dass also Michael Brumlik da also eine andere Thesen vertrat, nicht? Also Martin Kraus schreibt, also Unsinn, sagt der Sozialwissenschaftler Michael Brumlik, zu Thesen über talmudisches Denken bei Marx. Die Dialektik kommt von den Linkshegelianern. Den hätte Karl Marx vermutlich zugestimmt. Er wollte nichts mit seinen jüdischen Wurzeln zu tun haben. Als nach dem Tod seiner Frau Jenny 1881 Marx' Schwiegersohn Charles Longuy schrieb, bei der Heirat von Karl und Jenny habe es Probleme gegeben. Schließlich ist der berühmte Sozialist von jüdischer Herkunft, reagierte Marx wütend. Vorurteile, dass der Enkel eines Rabbiners und die Tochter aus christlich-preußischen Hause heiraten, habe es nicht gegeben. Und Kraus weist natürlich auf diese ganzen Dinge hin, nicht? Also etliche Ressentiments, die eben von Hass auf Juden geprägt sind, die allerdings vom Zeitgeist unkritisch übernommen wurde. Also das wirkt so manchmal, würde ich dann irgendwie, also eine Halte-die-Dieb-Methode, nicht? Wenn da Marx' Verhalten dann immer beschrieben wird, nicht? Auch Kraus bringt natürlich diese ganzen kraushaariger Niggerjude und sowas über Ferdinand LaSalle wieder an, nicht? Ach ja, die schon erwähnte Stelle, das war von Wolfram Weimer, der also da in einer Zeitung Person der Woche Karl Marx, Marx war Antisemit und Rassist, das war dann sicher, also im 5. Mai 2018 wohl da nicht Deutschland würdig seinen größten Ideologen. Dann weiß man schon, wo der Hase langläuft. Karl Marx, geboren vor 200 Jahren am 5. Mai 1818 in Trier, wird von Rechten verteufelt und von Linken wie ein Idol gefeiert. Unzählige Symposien, Bücher, Leitartikel. Aber da möchte er natürlich erstmal so ein bisschen, da hat er dann so einen kleinen Abschnitt aggressiver Schmarotzer, nicht? Jenseits der politischen Debatte ist nun auch der Privatmensch Karl Marx näher ausrecherchiert worden. Also das geht jetzt über die Biografien. Das Bild, das dabei zutage kommt, ist freilich denkbar düster, denn die Forschung zeigt, dass Marx nicht nur ein Mann mit chronischen Geldproblemen war, der sich als aggressiver Schmarotzer auf Kosten von Familie und Freunden undankbar durchs Leben schlug und selbst seiner armen Mutter rücksichtslos das letzte Witwengeld entriss. Wir hatten das ja schon gehabt, dass das also ganz so dann auch nicht war. Er war natürlich immer in Geldnot. Verwandte, die aus seiner Sicht zu alt wurden, beschimpfte als Erbschaftsverhinderer. Über die schwere Krankheit eines Onkels schrieb er an seinen Freund Engels: Stirbt der Hund, jetzt bin ich aus der Patsche heraus. Als dessen Tod dann 3 Jahre später eintrat, rühmte Marx das als a very happy event. Auch seine Frau und seinen Kindern gegenüber war Marx von einer irritierenden Brutalität. Das sahen die allerdings anders, wenn sie da über Marx etwas schrieben, nicht? So schildert Uwe Wittstock, das ist dann auch eine weitere Biografie, in seinem brillanten Biografie, wenn man die als brillant bezeichnet, naja, Karl Marx beim Barbier, minutiös die Alltagstragödien in der Familie Marx, so eine Affäre, die Marx mit seinem eigenen Dienst- und Kindermärchen Helene Demuth hatte. 1851 wurde aus dem Ehebruch ein Kind namens Hendrik Frederik geboren. Marx zwang die Mutter daraufhin, das Kind wegzugeben und Pflegeeltern zu überlassen. Er kümmerte sich nicht um das Schicksal des Sohnes, der bestenfalls gelegentlich seine Mutter besuchen durfte, dabei aber wie ein Hund nur durch die Hintertür und bis in die Küche hereingelassen wurde. Nicht in Erwähnung blieb, dass natürlich für das Kind gesorgt worden ist. Friedrich Engels hat finanziell das am großen Teil getragen. Aber das, man weiß also, wie der Hase läuft, wenn es heute um Marx-Biografien geht und wenn der Antisemitismus erwähnt wird, sehr oft instrumentell. Ich habe ja versucht, das zu vermeiden. Aber hören wir dann noch die Abschlussmusik.